Champagner getrunken und ich war ein bisschen, und weißt du was, es hat Spaß gemacht, das hat einfach zum allerersten Mal Spaß gemacht mit ihm. Und da wusste ich einfach keinen einzigen Grund mehr, warum ich Nein sagen sollte. Und am nächsten Tag hatte ich Atemnot, ich habe einen Flug gebucht, ich bin abgehauen, ohne ein Wort zu sagen. Um Himmels Willen, Ella, weißt du, was das für mich bedeutet hat? Für dich. Für uns alle. Für die ganze Familie. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Leute, heiraten aus praktischen Gründen. Verstehst du? Es ist nur ein Vertrag zwischen zwei Parteien. Wir dürfen es nun mal in diesem Fall nicht sein, mein Schatz. Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das ist der einzige Grund, warum Menschen Ehe schließen. Warum musstest du nur so stur sein? Ich war einfach nicht verliebt in ihn. Es war alles so gut organisiert, Ella. Alles hätte sich gefügt. Thomas hätte nur einmal das Gefühl haben müssen, dass du ihm gehörst, dass er gewonnen hat, dass er es einmal in seinem Leben geschafft hat, über mich zu triumphieren. Aber jedes Mal, wenn du ihn zurückgewiesen hast, war er davon überzeugt, dass nur ich dahinter stecken kann. Und als es dann endgültig aus war mit euch, da hat er sich dafür an mir gerecht. Du denkst, Thomas ist zur Polizei gegangen? Natürlich war er das. Er war mein Anwalt. Er war der Einzige, der Zugang zu allen Dokumenten hatte. So, warum hätte er es an dir auslassen sollen? Das habe ich dir doch gesagt. Er war davon überzeugt, dass ich dich hindere, ihn zu heiraten. Dann sieht das so aus, als wäre das hier alles meine Schuld. Kann man wohl sagen. Ich sollte mich vielleicht bei dir bedanken. Wofür? Dafür, dass uns immerhin das Haus geblieben ist. Ich habe nur mein Elternhaus gerettet. Also gut, dann dafür, dass du mich hier wohnen lässt. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Um mich muss man sich keine Sorgen machen. Machen sich auch die wenigsten. Das ist für mich in Ordnung. Weißt du was? Damals, vor ein paar Jahren, als das hier alles zur Auktion stand, da haben die Leute mich seltsam angeguckt, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, du hast das alles vororganisiert. Ich? Wozu? Wozu? Als Sicherheit? Ja, falls was schief geht. Das hatte ich nicht nötig. Verstehst du? Ich war mir absolut sicher, dass ich Erfolg haben würde. Nein, das war nicht der Grund, warum ich dein Geld nicht angerührt habe. Was dann? Weiß ich nicht. Was denn? Gott, das ist alles schon so lange her. Irgendwas hat mich gepackt, als ich da am Computerterminal stand und die Transaktion durchführte. Was? Da habe ich auf der Kundenliste deinen Namen. Was weiß ich? Was denn? Keine Ahnung! Es war 4 Uhr morgens, ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen. Es war irgendwas Sentimentales, womit bei mir nicht zu rechnen war. Aber du warst ja deines Erfolges ja zu 100% sicher. Ich habe deinen Namen gelesen und konnte nicht. Ja, aus irgendeinem Grund konnte ich das nicht riskieren. Ich konnte das nicht riskieren. Mich? Wie gesagt, es war 4 Uhr morgens. Ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen. Also du willst mir jetzt sagen, nach all den Jahren willst du mir jetzt sagen, dass ich das Wichtigste war in deinem Leben und dass ich dir wichtiger war als dein eigenes Leben? Ja, kann sein. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Hm. Vielleicht. Du, Entschuldigung, du hast meine Schwester geheiratet. Und ja. Nein, ich meine, ja, du hast dein Wort gebrochen und hast meine Schwester geheiratet. Ich konnte doch nicht an das. Ich musste das doch tun. Thomas hat mich dazu gezwungen. Was hat denn jetzt Thomas damit zu tun? Naja, ich meine, der war doch immer schon in dich verliebt. Ja, ja, ja, aber was hat das mit uns zu tun? Der mich hat einfach nicht locker gelassen. Also du hast mich wegen Thomas verlassen. Bitte, warum hättest du denn das tun sollen? Ja. Warum hättest du irgendwas tun sollen, was Thomas wollte? Er hatte das, was ich haben wollte. Er war der Bankdirektor. Er war bereit, zurückzutreten, wenn ich dafür. Nein. Das hast du nicht, John. Das hast du nicht. Nicht für einen verfickten Job, John. Ich hatte keine andere Wahl. Nein, du hast mich wegen meiner Schwester verlassen. Doch, du hast mich wegen meiner Schwester verlassen. Doch, du hast dich in sie verliebt. Sowas kommt vor, ja? Ich nicht. Doch, aber Menschen verlieben sich und die lernen sich kennen. Und das kann eben auch mal, das kann schon mal die Zwillingsschwester sein. Aber das bricht einem dann natürlich das Herz. Das war es nicht. Es ist aber nachvollziehbar. Es ist nachvollziehbar. Entschuldige wirklich, also was du mir da gerade erzählen willst, wenn das überhaupt das ist. Ist das? Dass du mir... Im Mittelalter vielleicht. Im Mittelalter. Aber heutzutage nicht mehr. Kein Mann macht mehr Geschäfte mit seiner Frau. Das war eine günstige Gelegenheit. So was Barbarisches hättest du nie getan. Das ist wie ein verfickter Neandertaler. Tut mir leid. Du wärst gar nicht auf so eine Idee gekommen. Du hättest sowas niemals getan. Du hättest nämlich vorher mit mir gesprochen. Aber du hättest mir nicht zugestimmt. Das hätte ich wohl nicht, John. Natürlich nicht. Ich hätte um dich gekämpft. Mit Zähnen, mit Klauen. Ja, mit und allem. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Und deswegen konnte ich es nicht sagen. Für einen verfickten Job, John. Du weißt doch, dass es was viel Größeres war. Ich wollte auf was viel Größeres hinaus. Das habt ihr doch alle gewusst. Natürlich. Dein grandioses Projekt. Ja. Was ist daraus geworden? Oh. Und jetzt 16 Jahre, John. 16 Jahre. Und jetzt stellst du dich hier hin und erzählst mir, ich war das Wichtigste in deinem Leben. Ich war das Wichtigste. Was warst du? Und du hast das trotzdem getan. Das wirst du nie verstehen. Hat meine Schwester davon gewusst? Naja. Was? Ja. Also mit ihr hast du darüber gesprochen. Das Komitee hat sich zusammengesetzt, hat eine kleine Sitzung abgehalten und beschlossen, Ella ist ein notwendiges Opfer und Ella, die fliegt einfach raus. Ella, so war es nicht. Ich wollte das doch gar nicht. Thomas hat mich dazu gezwungen. Ich wollte, dass alles so bleibt wie vorher. Wir waren ein Team. Jo, wir waren zu dritt. Wir waren Gunhild, Ella, John. Das hätten wir doch bleiben müssen. Das hätten wir doch bleiben können. Du hättest einfach nur heiraten müssen. Nur symbolisch. Und ein paar Monate mit ihm zusammenleben müssen. So eine Belanglosigkeit, die hätte uns doch nicht auseinanderbringen können. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht mit Thomas zusammenleben. Ich wollte mit dir zusammenleben und mit Gunhild. Ja, später. Wenn alles sich beruhigt hätte, dann hätten wir weitermachen können, so wie vorher. Ich meine, nach ein paar Wochen hätte ich Thomas nicht mehr gebraucht. 10 Tage, Ella. 10 Tage. Das ist doch nicht so viel verlangt, verdammte Scheiße. Warum? Nach ein paar Jahren hättest du mich wieder scheiden lassen können. Warum hast du denn das nicht gesagt? Aber das hab ich doch. Das erste Mal, als Thomas mir gedroht hat, die Dokumente zu veröffentlichen, bin ich zu dir gekommen und hab dich auf Knien gebettelt, deine Meinung zu ändern. Da dachte ich, das machst du für deinen Freund. Freund? Das hab ich nur für uns gemacht. Warum hast du mir das nicht gesagt? Du hättest nicht mitgespielt! Verdammte Scheiße, Ella, du warst immer so prinzipientreu! Du hättest eine andere Lösung finden können. Ja, kannst du mir mal sagen, welche? Kannst du mir sagen, wo ich innerhalb von ein paar Tagen eine halbe Milliarde Dollar hätte auftreiben sollen? Ja! Du hättest eine andere Lösung finden müssen! Alles, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe! Jeder einzelne Schritt war nur eine Vorbereitung auf diesen einen großen Wurf. Da hast du wohl aufs falsche Pferd gesetzt. John. Wirklich, Jon, ich meine, also dieser Typ, dieser Thomas Hinke, dieser Vollidiot, ein Mann, der versucht, eine Frau durch Erpressung zu kriegen, der hat dich am Arm gepackt und in die Knie gezwungen. Und du hast ihm die Macht dazu gegeben, du hast es ihm selber gegeben. Und ein Typ wie der, ja, der überhaupt gar keinen Rückgrat hat, der macht sowas natürlich auch. Natürlich macht er das auch. Deswegen ist er ja da, wo er ist. Deswegen ist er ja Bürgermeister. Und du hockst an einer Dachkammer und pisst deinen Eimer. Bürgermeister! Ich hätte schon vor 20 Jahren Bürgermeister werden können, wenn ich es gewollt hätte. Du weißt doch ganz genau, ich wollte auf was viel Größeres hinaus. Ja, ist wohl nichts draus geworden. Ist alles meine Schuld. Ich hätte einfach nicht versuchen dürfen, dich vor Gunnhild geheim zu halten. Du hast mich doch überhaupt nicht geheim gehalten. Doch, hab ich. Wir hatten eine Vereinbarung. Also, wenn wir einen Typen kennenlernen, dann gucken wir uns den gemeinsam an und dann entscheiden wir gemeinsam, bevor irgendwas passiert. Aber aus irgendeinem Grund wollte ich dich einfach den ersten Monat für mich ganz allein behalten. Wir hatten es doch so gut, wir drei. Nein. Das hat sich einfach zum allerersten Mal angefühlt wie Konkurrenz. Zum allerersten Mal wollte immer mehr geliebt werden als die andere. Aber du weißt doch, wer dabei gewonnen hat. Du hattest mehr Sex mit ihr als mit mir. Na ja. Aber mit dir war es doch. Das ist doch gar nicht der Punkt jetzt. Der Punkt ist, dass du uns auseinandergebracht hast. Wir waren eine Symbiose. Wir waren zum allerersten Mal waren wir zwei verschiedene Frauen mit zwei verschiedenen Wünschen. Du hast uns getrennt. Und ich meine, gut, ja, gut, das hätte sich alles irgendwann auch wieder einrenken können, aber dafür hätte man auch mal den natürlichen Lauf der Dinge folgen müssen. Aber das kannst du ja nicht. Du kannst es einfach nicht. Du kannst immer nur Jon sein. Jon. Jons große Pläne. Unsere Pläne. Nein. Nein, das waren nicht unsere Pläne. Wir hatten überhaupt gar keine Pläne. Und wenn wir einen Plan hatten, dann war das der, glücklich zu sein. Und dazu haben wir dich gebraucht. Dich und nicht dein beschissenes Projekt. Ich bin das Projekt! Jon. Weißt du was? Dein Verbrechen ist überhaupt nicht Veruntreuung. Dein Verbrechen ist auch nicht, dass du versucht hast, mich in so einem kleinen Machtkampf zu verhökern. Dein Verbrechen ist, dass du das Band zwischen mir und meiner Schwester zerschnitten hast. Glaubst du nicht, dass wir alles zu dritt hätten schaffen können? Alles, dass wir richtig Macht hatten zu dritt, ja? Deine Zeit davor Gericht, die Zeit im Gefängnis, später, danach, wir hätten dich wieder aufgebaut. Wir hätten zu dritt einfach alles geschafft, aber du bist nämlich egoistisch geworden. Du hast einfach nicht mehr an uns geglaubt und das ist dein Verbrechen. Das ist es. Jetzt haben wir es überhaupt. Das ist es. Das. War's das? Bist du deswegen gekommen, um mir diesen Vortrag zu halten? Nein. Warum dann? Ich sterbe. Was, wieso? Krebs. Deswegen bin ich hier. Ich habe ein paar Tests machen lassen. Und? Ja. Nicht operierbar. Ella, glaub denen doch nicht. Die meiste Zeit wissen überhaupt nicht, wovon die reden. Das war einer der besten Neurochirurgen der Welt, bei dem ich hier war. Dann gehst du eben zum Wandern. Nach London oder nach New York. Du hast doch genug Geld. Um die letzten Monate meines Lebens in irgendeinem irren Hoffnungszustand zu verbringen. Nein, das mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Außerdem ist es gut so. Ich habe mich damit abgefunden und es ist nicht gut so. Aber ich brauche etwas anderes von dir. Was denn? Ich will Erhard adoptieren. Ja, geht das denn überhaupt? Er ist ja schon 22. Er ist 23. Und ja, das geht. Ich habe das recherchiert. Und wozu? Es gibt keine Rentheims mehr. Ich habe keine Kinder. Wenn ich gehe, dann bleibt von mir überhaupt nichts übrig. Und deshalb willst du, dass er deinen Namen trägt? Gibt es auch keine Bockmanns mehr? Na ja, im Grunde genommen ist er dein Sohn. Du hast seine Ausbildung bezahlt. Du hast ihn zu dir genommen, als er dich brauchte. Du hast ihn vor dem ganzen Chaos hier bewahrt, im Grunde genommen. Es ist dein Recht, nicht wahr? Ich danke dir. Du bist widerlich! Was willst du denn hier? Das lasse ich nicht zu! Verschwinde! Du wagtest hierher zu kommen, mir meinen Sohn zu stehlen? Das ist nicht dein Zimmer! Das ist mein Zimmer! Damit kommst du nicht durch! Verschwinde aus meinem Zimmer! Du musst mit dir sprechen. Doch! Joel, du musst sie überzeugen. Joel, ich bin eine sterbenskranke Frau und das ist das Letzte, was du für mich tun musst. Ich muss ganz dringend mit dir reden. Warum hebst du denn jetzt nicht ab? Erhard, heb ab, verdammt noch mal! Ich weiß, dass deine Hosentasche vibriert und dass am Display siehst, wer anruft und dass du mich ignorierst. Und warum tust du das deiner Mutter? Hast du jetzt das Handy abgedreht? Hast du jetzt gesehen, dass ich anrufe und das Handy abgedreht? Ja, ich brauche die Nummer von Thomas Hinkel. Ja, der Thomas Hinkel. Verbinden Sie mich bitte. Thomas? Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass du selber rangehst. Hast du für sowas kein Personal? Gunhild! Gunhild Bockmann! Ja, Ja, das glaube ich, dass du überrascht bist. Na, wie geht's dir so? Oh, schön. Schön, schön. Ja, ja, deshalb rufe ich eigentlich an. Ich erreiche irgendwie nicht am Handy. Die Batterie muss tot sein oder sowas. Die Dinger sind ja so unzuverlässig. Ja, das stimmt. Ja, also ich muss ihm ganz dringend etwas sagen. Also, jemand ist gestorben. Jemand, der sehr nahe steht, ist gestorben. Und das muss ich ihm sagen. Ja, sehr traurig. Ich warte. Ja. Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss, tschüss. Erdbebe, wo warst du denn? Ich habe versucht, dich als... Gestorben? Hat er das gesagt? Na, da muss ich sie verhört haben. Nein, Erdbebe. Mir ist so was ganz Blödes passiert. Ich habe mich irgendwie geschnitten. Und ich glaube, ich habe die Pulsader erwischt, weil es einfach nicht aufhört zu bluten. Kannst du bitte ganz schnell herkommen? Ich hole jetzt keinen scheiß Krankenwagen. Ich brauche dich hier, Baby. Bitte, kannst du dich beeilen? Bitte. Oh, Erd, du, ich blut überall. Erd, ich glaube, ich werde ohnmächtig. Was zur Hölle ist eigentlich dein Problem? Mein Problem? Ich bin ja nicht die verdammte Kidnapperin. Was will der denn hier? Der will mit dir sprechen. Mir ist etwas schwindelig. John. Die Stufen. John. Gunnild. Für Entschuldigungen ist es jetzt zu spät. Was? Ich habe gesagt, ich brauche deine beschissenen Entschuldigungen nicht. Dafür ist es jetzt zu spät. Bin ich gekommen, um mich zu entschuldigen? Was nicht? Es gibt nichts zu entschuldigen. Es gibt nichts zu entschuldigen? Der Gehör funktioniert ja noch ganz gut. Du findest also, es gibt nichts zu entschuldigen. Der Einzige, bei dem ich mich entschuldigen müsste, bin ich selbst. Ach du... Arschloch. Ich bin es immer und immer wieder durchgegangen. Die Umstände des Prozesses, die Vorwürfe gegen mich, vielmehr die Verschwörung gegen mich. Gott im Himmel! Ich habe keinen einzigen haltbaren Anklagepunkt gefunden. Du brauchst ja wirklich Hilfe. Das war immer ein großes Verbrechen. Na, Betrug! Betrug? Du weißt überhaupt nicht, wovon du redest. Der einzige Betrug, der stattgefunden hat, war der Betrug an mir selbst, das, was ich getan habe. Das, wofür sie mich verurteilt haben und eingesperrt, das macht auch jeder Arsch. Betrug! Ja, das ist Betrug! Dieselben Leute, die aufgeschrien haben über mich, die mich ein Verbrecher und Betrüger nannten, die mich verurteilt haben und eingesperrt, die sitzen jetzt an meiner Stelle. Betrug! Ihr Neid und ihre Missgunst, ihre kleinkarierte Eifersüchterlei, ihre blanke Feigheit, das ist schuld daran. Du hast deine Kunden angelogen. Du hast deine Familie angelogen. Ich war zu deiner Frau, konntest du ehrlich sein. Du hast doch meine Pläne gekannt. Aber doch nicht wie. Du hattest genau eine Aufgabe, die Investitionen der Leute zu respektieren, auf ihr Geld aufzupassen. Das war deine Aufgabe. Das ist doch kein Scheiß. Einfach, du hast versagt, siehst doch ein. Du bist einfach ein Versager. Die haben mich über die Klinge springen lassen. Die haben mir ein Bein gestellt. Auf der Ziellinie haben sie mir ein Bein gestellt. Du bist doch noch nicht einmal losgelaufen, du Verlierer. Du bist doch nicht einmal aus der Umkleidekabine rausgekommen, du schizophrener Verlierer. Dein Höhepunkt war Bankdirektor. Aber ich begreif's ja nie, ne? Jochen, du hattest einen so guten Job. einen hervorragenden Job für jemanden mit deinem Hintergrund. Du hattest eine Frau, die dich respektiert hat. Und du hattest ein verdammtes Kind, das du nicht mal bemerkt hast. Ich habe mit ihm Fußball gespielt. Jeden Sonntag habe ich mit ihm Fußball gespielt. Und du bist da gesessen und hast Zeitung gelesen, während er den Ball gegen die Wand gekickt hat. Das hat ihm Spaß gemacht. Wenn wir nach Übersee fahren mussten, musste man ja ein Kindermädchen mitnehmen, damit er dir nicht im Weg ist. Du, als du im Gefängnis warst, ist ihm nicht mal aufgefallen, dass du nicht mehr da bist. Das lügst du. Er hat es nicht bemerkt. Nach einem Monat habe ich ihn gefragt, ob er nicht endlich mal mitkommen möchte, dich besuchen. Und er hat gefragt, wen? Du miese, verfickte Lügnerin! Wenn er dir wirklich so wichtig gewesen wäre, warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, ihn besser kennenzulernen, als du wieder draußen warst? Du warst völlig zu spät und dafür hast du gesorgt. Er hat sich doch nur noch für mich geschämt. Das war ein Kind, der war 14. Der hatte Angst. Ein Fremder, von dem alle ihm sagen, er sei sein Vater, stapft da oben in der Dachkammer auf und ab und führt mitten in der Nacht Selbstgespräche. Das hast du ja recht. Vielleicht hätte ich mich nicht da oben verkriechen sollen. Und auf die Arschlöcher warten sollen. Vielleicht hätte ich auf die Straße gehen sollen und laut herausschreien sollen, ich bin doch nicht tot. Dann hätte sich doch das Ganze genauso wiederholt. Dein Fehler war einfach, deine Mittelmäßigkeit nicht zu akzeptieren. Du bist ja, schon klar. Du hattest Träume. Weißt du, jeder kleine Wichser hat Träume. Aber nur jemand von Größe kann sie auch in die Tat umsetzen. Jemand, der in der Lage ist, ein bisschen strategisch zu denken. Jemand mit Empathie, weißt du? Der hat der Menschen versteht. Politik ist nichts anderes als Menschen. Und um es irgendwo hinzubringen auf dieser Welt, musst du leider ein Fünkchen Ahnung davon haben, wie die Leute denken. Ach, und auf dem Gebiet bist du Spezialistin, ja? Aber Geburt an dieser Teil im Herrn. Ich hätte mich vielleicht schon viel früher an dich wenden sollen, mein Schatz. Ja, ganz genau. Gunhilds Selbsthilfegruppe. Echt aufschlussreich. Da hätte sie einiges an Demütigung erspart. Immerhin hättest du gelernt, so zu tun, als wärst du ein Mensch. Wenn du schon so eine Expertin bist auf dem Gebiet, warum hast du denn aus deinem beschissenen Leben selber nichts gemacht? Oh, ich bin gerade dabei. Ja, ich bin fast soweit. Und im Gegensatz zu deinem wird mein Lebenswerk der Menschen etwas Gutes tun. Ach ja, und was schwebt dir da so vor? Na, zunächst muss ich eine Möglichkeit finden, dich umzubringen, Schätzchen. Ich stehe zur Verfügung. Ach komm, diesen Gefallen hast du uns all die Jahre nicht getan, aber hast ja nicht den Mumm zu sowas. Glaubst du, ich hätte nicht drüber nachgedacht? Ja, bitte, du. Dann erlös uns doch endlich von diesem Elend. Gott, seit 8 Jahren sitze ich hier und warte. Na, bitte geradezu diesen Schuss endlich zu hören. Und was kann ich sonst noch für dich tun? Ach du, du musst gar nichts dazu tun. Ich habe alles im Griff. Ja. Denn wenn du stirbst, da begraben wir dich an einem ganz besonderen Ort. Ich habe mir schon alles bis ins kleinste Detail ausgemalt. Ja. Ich habe nämlich eine Parzelle am Friedhof gekauft und die ist jederzeit einsatzbereit. Und weißt du, was es ist? Eine Wand aus Bäumen, Brombeersträuchern. Genau da begraben wir dich. Ohne Hinweis, ohne Erinnerung, völlig unzugänglich. Und wenn sie dich dann endlich vergessen haben, dann bin ich glücklich. Herzloses Biest! Oh, herzlos, ich. Du hast mir das angetan? Also ist es, wenn man mit so einem Psychopathen... Was für ein psychopathisches Arschloch, ja? Du hast mein du ganzes kleine, Leben... Du kleine, verschaffene, miese, dreckige Schlampe bist du! Du bist so...